Abgaben erhöht werden. Und die Bauern waren schon richtig am Ende. Der Fürst hat in Saus und Braus gelebt, irgendwie dauernd rauschende Feste gefeiert, der Herzog Ulrich. Und die Bauern waren am Ende und hatten keinen Bock drauf. Und dann gab es halt welche, die dann angefangen mit diesem armen Konrad, haben gesagt, ja okay, wir machen jetzt eine Wasserprobe. Wir nehmen die neuen Gewichte, werfen die ins Wasser. Und wenn sie untergehen, haben wir recht. Dann sind die nicht rechtmäßig, aber wenn sie schwimmen, dann sind sie rechtmäßig. Dann ist die Wasserprobe bestanden und dann ergeben wir uns und akzeptieren die neuen Gewichte. Und die sind halt von Dorf zu Dorf und haben die Gewichte ins Wasser geworfen. Die sind natürlich untergegangen und alle haben sich gefreut und dann sind sie so weitergezogen. Und zwar so eine mittelalterliche Form von sozialem, so, ja, wie man heute so Straßentheater machen würde oder so Öffentlichkeitskram. Naja, dem Herzog, der wollte diese Bewegung niederschlagen lassen. Ihm hat das Geld dafür gefehlt. Und die Tübinger Bürger, die reicheren gewordenen Stadtbürger, haben gesagt, ja, okay, wir geben das Geld, um diesen Bauernaufstand niederzuschlagen, aber im Gegenzug wollen wir bestimmte Rechte haben, gewisse bürgerliche und politische Rechte, also dass wir nicht einfach so verhaftet werden, sondern dass es einen ordentlichen Gerichtsprozess gibt mit ordentlichen Gesetzen, die für alle gelten und dass wir im Stadtrat, im Tübinger Stadtrat nicht nur beratende Funktion haben, sondern auch mitreden dürfen, so, weil das ist ja auch unser Geld. Der Herzog hat unterschrieben, das nennt sich der Tübinger Vertrag. Der wird jetzt heute als erster Schritt in Demokratie gefeiert und die ganze Geschichte dahinter und was das für Grausamkeiten, also der hat schon den armen Konrad niederschlagen lassen, die Anführer alle enthaupten lassen und brutal fertig gemacht, obwohl die noch mega friedlich waren, also sie haben teilweise geglaubt, ach ja, der Fürst, der weiß es nur nicht, der ist ja schon gut, also ihm wurde so eingetrichtert, dass der gut ist, und naja, der weiß es noch nicht, seine Verwalter haben es ihm noch nicht gesagt und ja, jetzt ziehen wir vors Schloss und machen da so ein Zelten da und versuchen dem Fürst zu sagen, wie es uns geht und dann wird das schon richten, so. Also sie waren richtig so richtig naiv teilweise und haben so ein Protestcamp da vom Schloss gemacht und er hat sie aber halt niederschlagen lassen und das wird jetzt heute als Stück Demokratie gefeiert. Was besonders ist aber, die Bauern hatten 12 Artikel aufgestellt, so Forderungen, die schon viel, viel demokratischer waren als das, was dann über diese bürgerliche Demokratie und diesen Tübinger Vertrag dann eingeführt wurde. Die wollten, dass zum Beispiel der Pfarrer gewählt wird, dass die Bauern das Recht haben, ihren Pfarrer, ihren Chefideologen quasi auszuwählen und jemand anders auszusuchen. Die wollten Gleichheit haben an den Naturressourcen und ja, auch eine viel weitergehende ökonomische Gleichheit. Also die hätten einfach eine viel utopischere, echtere Demokratie so gefordert und viel basismäßigeren. Naja, vielleicht kennt ihr es auch, wie es weitergegangen ist. Das ist jetzt nicht mehr so spannend dafür. Die Bewegung wurde niedergeschlagen. Danach hat sie sich halt radikalisiert und ist militanter geworden. Und dann haben sie sich bewaffnet und sind gegen die Fürsten vorgegangen. Und sind aber da im Bauernkrieg dann auch niedergeschlagen worden. Hier sieht man noch den Bauernkrieg, wie die ihre zu Spießen umgebaut haben, ihre Sensen und Krieg geführt haben gegen die Fürsten. Also wenn man sich bewusst ist, wie es die mittelalterliche Gesellschaft war, so krass hierarchisch geordnet, feudale Ständegesellschaft und der Bauer war an sein Land gefesselt und an seinen Herrn gefesselt und musste dem Abgaben tätigen und konnte auf seinem Land halt noch anbauen, um selber davon leben zu können. Und was wir jetzt heute haben im Kapitalismus, also der Einführung des Kapitalismus kann man als Reaktion auf die antifeudalen Kämpfe betrachten und als eine Konterrevolution auch. Aber mit gewissen Vorzügen, weswegen die sich auch durchgesetzt hat. Also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass es eine gewisse Verbesserung war vom Feudalismus zum Kapitalismus. Aber natürlich lang nicht unsere Forderungen, also uns jetzt als kämpfende Klasse gesprochen, nicht erfüllt worden, sondern vereinnahmt wurden. Und das ist eine Theorie, also Silvia Federici ist auch eine operistische Feministin, die hat ein Buch geschrieben, Caliban und die Hexe, da hat sie das ganz deutlich ausgearbeitet, warum der Kapitalismus nicht eine logische Weiterentwicklung ist, sondern eine Konterrevolution, aber die auch gewisse Freiheiten mit sich bringt. Also zum Beispiel sind wir am Konsum beteiligt, ja auch spätestens seit dem Fordismus, seit den 20ern, laufen wir nicht mehr alle mit Fetzen rum und arbeiten in Kleiderfabriken und können uns die Kleider aber selber nicht leisten, sondern das war ja diese Idee von Ford irgendwie, ein Auto zu produzieren, was die Arbeiter, die dieses Auto bauen, sich auch leisten können. Wir haben eine gewisse formelle Freiheit, eine gewisse Berufswahl, wir wissen ja alle, wo die Grenzen sind und so, aber würden auch nicht dahinter zurückfallen wollen und einfach irgendwas aufgezwungen kriegen, wo wir gar keine Mitredefreiheit mehr haben. Ja, einen gewissen Einfluss auf die Politik. Und was am wichtigsten ist, finde ich, so eine gewisse Freiheit, sich unabhängig zu organisieren. Natürlich mit den Nachteilen, die Ausbeutung ist viel versteckter, der Markt ist viel perfider und darin, uns gegenseitig auszuspielen, versuchen, den Job zu kriegen und dann noch irgendwie noch besser noch eine Bewerbung zu machen. Im Endeffekt nur, dass der andere, der den Job auch will, der auch so ist wie ich, irgendwie, dass der den nicht kriegt, sondern ich. Also mega sinnlos in dem Sinn, aber ein für die Herrschenden mega sinnvoll, um uns gegeneinander auszuspielen, so in kleinster Ebene. Ja, und dann auch solche Spaltungen wie die Arbeitenden gegen die Arbeitslosen und solche Geschichten. Und dass die bürgerliche Propaganda versteckt ist. Die sagen immer Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Das klingt alles toll, aber es ist ihre Ordnung, die uns ausbeutet. So. Also, wenn man das mal so insgesamt verallgemeinern will und sagt, hier ist ein Zustand, hier geht es den Leuten irgendwie irgendwann nicht gut, dann wollen sie eine gewisse Besserung. Das kann sein irgendwie nur, dass man sich das Brot wieder leisten konnte, wie es vor der russischen Revolution war. Da sind die Frauen auf die Straße, weil die Brotpreise zu hoch gegangen sind und das hat dann am Schluss die Revolution ausgelöst. Und da kämpft man einfach, um seine kleine Verbesserung haben zu können. Also ich habe jetzt hier mit Gelb die Bewegung von oben, von den Herrschenden. Die reagieren oft erstmal mit Repression, einfach nur mit Polizeigewalt, Militär, Niederschlagung, Drohung, Knast, Justizsystem und so weiter. Wenn der Kampf, wenn das nicht funktioniert, radikalisiert sich dann oft diese Forderung und diese kleine Besserung kann bis zur Maximalbesserung werden und sagen, wir wollen eine ganz andere Gesellschaft. Wenn die Herrschenden dumm sind, versuchen sie es weiter mit reiner Repression und dann bricht das System, so war es in der Französischen Revolution. Die haben gesagt, ja, ihr habt Hunger, wer sich kein Brot kaufen will, der soll doch Kuchen essen. Und die Armen sind ausgetickt und sogar die Mittelschicht hat sich auf deren Seite gestellt und dann war es aus für die Herrschenden alle auf die Guillotine. Da müssen sie natürlich auch irgendwo dumm sein. Wenn sie clever sind, dann versuchen sie das, dass sie da versuchen, den zu vereinnahmen und sagen, okay, die und die Forderungen gehen wir drauf ein, aber die nicht. Also in der Französischen Revolution war es auch quasi nach der Revolution dann, dass gewisse Sachen wieder zurückgängig gemacht wurden und gewisse Forderungen wie eine richtige Gleichheit, auch eine ökonomische Gleichheit, gar nicht erst erfüllt wurden, trotz dass die Monarchen abgesägt wurden. Genau, und durch diese Vereinnahmung, man sieht, es ist deutlich besser. Also wenn es hier die Achse die Befreiung ist und es ist die Zeit, die vergeht, es ist nicht die Befreiung, die wir uns gewünscht haben und es ist schon gar nicht die neue Gesellschaft, aber es ist ein Stückchen besser. Aber es ist auch eine Konterrevolution, eine Vereinnahmung, hatten wir jetzt in vielen Beispielen auch schon. Ja, und so geht es dann im Endeffekt immer weiter. Und so, finde ich, kann man halt die Geschichte mehr auch als was sehen, was sie erkämpft haben und nicht als, ach, so schlecht geht es uns doch gar nicht oder sowas. Und ich meine, auch wenn man über Reformen spricht, zum Beispiel diese Sozialgesetzgebung, für die Bismarck gelobt wird, ich hatte mal so ein Schulbuch in der Hand, als ich Nachhilfe gegeben habe, da steht einfach drin, Bismarck führte die Sozialgesetze ein. Da denkt man, ja, toller Typ, hat die Sozialgesetze eingeführt. Genau, ihr wisst die Gegendarstellung? Ja, genau, das ist gezwungen worden, die Bewegung. Das war ja die soziale Frage, die er beschwichtigt hat, quasi dadurch. Ja. Und er ist vollkommen eskaliert und er war weg von Menschen gewesen. Genau. Bismarck hat Eskalation verhindert, hat die soziale Frage beschwichtigt, indem er so eine gewisse Forderung. Er hätte auch mal gesagt in dem Text, ich will die Arbeiter an den Staat binden, die Arbeiter sollen glauben, dass der Staat für sie da sei. Also, die Anarchist Federation hat auch ein ganz cooles Zitat, ich glaube, da mache ich mal Aufkleber draus. Wir machen keine Fortschritte, indem wir mit den Chefs verhandeln. Wir machen Fortschritte, indem wir ihnen Angst einjagen. Oder noch eine, die müssen länger ist. Leute, die nach Krümeln bitten, bekommen nur diese und oft nicht mal das. Wenn wir aber daran arbeiten, uns das zu holen, was uns sowieso gehört, dann sind sie gezwungen, viel mehr als nur Krümel zuzugestehen. Also das ist ein Blick, der diese Frage Revolution oder Reform ein bisschen in den Hintergrund rückt, sondern sagt einfach, ja, wir müssen radikal unsere Position vertreten. Wenn wir uns möglichst stark durchsetzen, also wenn wir radikal unseren Standpunkt vertreten und uns nicht vereinnahmen lassen, dann wird es zu einer Revolution. Wenn wir irgendwo schwach sind, dann wird es zu einer Reform, die aber auch schon eine Verbesserung ist. Aber trotzdem, die wir trotzdem versuchen zu verhindern, weil wir wirklich eine wirklich bessere Gesellschaft haben wollen. Und genau, was das Mittel der Wahl ist für die Anarchist Federation als gute Anarchisten, ist halt die Selbstorganisation zu fördern. Weil wenn es eine Fremdorganisation gibt, also wenn andere Leute für andere kämpfen, dann reicht es, die zu bestechen auf irgendeine Weise mit Zugeständnissen oder mit direkter Bezahlung und so, wie es bei sich Gewerkschaften eher abläuft. Also möglichst die Selbstorganisation, dass möglichst die Leute selber an ihren Kämpfen beteiligt sind und möglichst direkte Aktionen, also direkt Druck machen, nicht irgendwelche Appelle an die Herrschenden ausüben.